Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Mein Name ist Niklas, ich sitze hier mit John und Stefan. Hallo. Und unser heutiges Thema wird sein Videospielverfilmung oder Filme, die auf Videospielen, Quatsch, umgekehrt, Videospiele, die auf Filmen basieren, ja. Genau. Die beiden Themen haben wir zusammengefasst, weil wir gemerkt haben, so viele Verfilmungen von Videospielen gibt es nicht oder kennen wir nicht, deswegen nehmen wir beides ein bisschen zusammen. Und wir hatten ja auch die Umfrage vor zwei Wochen gestartet, welche Themen ihr euch wünschen würdet für einen Podcast. Und da war mit am weitesten oben dieses Thema und nächste Mal wird dann wahrscheinlich Filmmusik nachfolgen. Ja, genau. Wir haben uns halt überlegt, wie wir das am besten machen können mit den Videospielverfilmungen. Und ich habe jetzt einfach mal eine Liste gemacht, chronologisch, was für Filme rausgekommen sind. Und dann gucken wir mal, was wir dazu sagen können, ob wir ein paar gesehen haben. So viele sind es gar nicht. Und es ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm, wenn ich an die denke, die ich gesehen habe. Dann fangen wir einfach mal an. Der früheste Film, also ist ja logisch, dass es noch nicht seit 100 Jahren Videospielverfilmung gibt. So lange gibt es ja noch gar nicht Videospiele. Der früheste, interessante, den ich gefunden habe, war Super Mario Bros. Auch der skurrilste irgendwie. Von 1993. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich glaube, ich hatte es mal vor, aber... Ja, also eigentlich muss man das sehen, als Videospielmensch. Ja, ich weiß nur, dass da, glaube ich, Bob Hoskins mitspielt. Ja, irgendwer Bekanntes. Ich glaube, Bob Hoskins. Wo hat er noch gespielt? Bei Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ja, das ist der. Und bei Brazil. Ja, das ist der, so ein Klempner. Der ist Mario, glaube ich. Okay, und passt ja auch irgendwie. Luigi ist auch ein Bekannter. Da das ja eine Realverfilmung ist, gibt es dann dort Menschen, die als Bowser und so verkleidet sind? Die Kostüme sind richtig scheiße. Das sieht richtig billig aus. Das ist auch ganz skurril. Die Handlung ist ja auch... keine Handlung. Also das ist ganz komisch. Ich weiß nicht mehr genau, worum es geht, aber... Naja, gut. Ich habe nicht gesehen. Ja. Und diese komischen Tiere, auf die mal raufspringen im Film, Kobas, das sind so aufziehbare Minimodelle. So wie aus einem Scherzartikel geladen. Das sieht einfach nur scheiße aus. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, am Anfang, wo man wahrscheinlich einfach dachte, machen wir mal einen Mario-Film. Das glaube ich, damals hat halt Nintendo die Rechte daran verkauft, sodass sie den Film überhaupt machen durften. Und ich glaube, seitdem macht Nintendo das nicht mehr. Dann die behalten alle Lizenzen für sich. Die haben sich, glaube ich, sogar die Rechte auf mehrere, also ich weiß nicht, ich will jetzt keine falsche Größenordnung sagen, so auf jeden Fall auf mehrere Porno-Parodien von Super Mario und Legend of Zelda gekauft, einfach damit die Kontrolle darüber haben, dass sowas nie geschieht. Weil sie sich so geschämt haben für den Film. Ja, der war halt, also sehr schlecht einfach. Als Kind, du gehst zu Super Mario Bros. Und dann siehst du so einen skurriles, abartigen Film. Deswegen eigentlich das kleine Nebeninfo. Also Nintendo hat ja ich glaube, die würden jetzt sogar relativ viel Geld damit verdienen. Vielleicht machen die es demnächst. Die haben auch andere Probleme. Kurze Frage, auf der Liste stehen aber nur Real-Verfilmungen. Also ich habe ein paar Animationsfilme drauf, aber ich fand's halt schwachsinnig, es gibt auch von Assassin's Creed einen Animationsfilm und von Halo, aber die sind, glaube ich, nie ins Kino gekommen. Ja. Und es sind Kinofilme. Ja. Ja. Dann kommen wir von 1993 zu 1995 zu Mortal Kombat. Ist Box-Office-mäßig der 5. erfolgreichste Videospielfilm ungefähr. Was ich beachtlich finde, 1995. Soll ja auch super schlecht sein. Also, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Nicht mal das, nein. Nur vom Namen. Das Spiel ist so, wie nennt man das denn? Ein Kampfspiel. So ein bisschen wahrscheinlich wie Street Fighter oder Tekken. Ja, genau, also 1:1 eigentlich. Mortal Kombat ist dafür bekannt, dass die Finisher, die sie machen, extrem brutal sind. Ach, doch, ja, ich kenne es. Roland spielt es. Ja, okay, cool. Gut. Sehr gut. da ist doch ein neuer Teil jetzt rausgekommen. Das ist dann wahrscheinlich Mortal Kombat, wo diese Finisher nochmal ins absurd blutrünstige übertragen wurde. Genau. Ich denke da mal zurück an den neuen Teil halt. Da gibt es einen, der heißt Jack. wie von Shining. Ja. Nee, da gibt es auch die Szene, wo er mit der Axt durch die Tür haut. Clack. Ich kenne den Finisher, ja. Und ja, ich weiß gar nicht, was er macht. Er schlägt durch den Gegner durch. Durch den Brustkorb und reißt gleich aus. Ja, dann durch immer dann, hier ist Clack. Genau. So ein Schwachsinn ist da immer. ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, der Film ist nicht ganz so brutal. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ich weiß aber auch nicht, wie man sowas verfilmen möchte. Von wann ist der denn? 1995. Ach so. Das muss dann einer der ersten Teile gewesen sein. Recht alt. Genau. Mhm. Aber, ich verstehe sowieso nicht, weil in der Liste taucht auch noch Street Fighter auf und Tekken. Mhm. Und das sind ja alles so eine Spiele. Ja, irgendwie haben. Sowas verfilmt. Irgendwie haben die ja immer, gibt es ja so eine Nebenhandlung oder so. Ja, weil. Also, darauf können wir wahrscheinlich später noch eingehen, weil mir fällt auf, dass die haben erst später angefangen, Videospiele zu verfilmen, die eine Story haben, beziehungsweise sie werden erst damit anfangen. Und also ich verstehe es auch gar nicht, weil Videospiele sind ja, so toll wie sie sind, nicht dafür bekannt, dass sie tolle Storys haben. Jedenfalls nicht viele, vor ein paar Jahren. Genau. Und wenn dann auch nur ganz wenige. Ja. Und wenn sie eine tolle Story haben, dann reicht das Spiel aber auch aus, dann braucht man nicht nochmal einen Film davon. Ja, das ist wahrscheinlich das große Problem. Dann verfilmt man lieber so Street Fighter und Mortal Kombat. Und baut eine Geschichte um die Charaktere, die die Leute kennen. Und dann haben die Action oder so. Keine Ahnung. Also, Schwachsinn. Meiner Meinung nach. Aber da passt auch ganz gut der nächste Film in der Liste von 2001. Also 6 Jahre hat es dann gedauert, bis ein neuer Videospielfilm rauskam. Tomb Raider, Lara Croft mit Angelina Jolie, wo ich glaube ich auch nicht, also das Spiel glaube ich hat keine Handlung, glaube ich. Also wenn, dann ist es halt, sie läuft durch eine Höhle und sucht was. Und so ist halt auch der Film. Also ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Nee, ist aber wahrscheinlich trotzdem einer der bekanntesten auf der Liste. Ne? Ja, ich habe mal gelesen, dass es irgendwie so ein Indiana Jones Verschnitt ist, nur ein weiblich. Ja, eigentlich schon. Also das Spiel ist ja auch genauso nach Indiana Jones empfunden. So wie Uncharted ja auch, wieder dann Tomb Raider mit einem männlichen Darsteller ist. Quasi. Ach so, also dann ganz wieder umgekehrt. Dann ist wieder ein neues Tomb Raider, das wie Uncharted war. Hm. Und irgendwie wechselt sich das immer ab. Der Film ist, ist nicht so schlecht, aber jetzt auch nicht gut. Gibt es da mehrere von eigentlich? Ja, Filme, ja, es gibt noch, 2003 ist dann der zweite Teil erschienen mit Til Schweiger. Oh Gott. Der lustigerweise noch beim anderen Film mitgemacht hat. Und spielt da auch Angelina Jolie mit? Ja, ja. Ach so, bleibt. Okay. Und, keine Ahnung, was man. Also, da gibt es auch keine Ahnung. Sie läuft. Also, sei eigentlich Indiana Jones, bloß halt ins Recht. Weil sie nicht sympathisch ist. Okay. Aber im selben Jahr 2001 ist dann noch Final Fantasy: Die Mächte in dir erschienen. Habt ihr den auch nicht gesehen? Nee, den habe ich auch nicht gesehen. Das ist der einzige Animationsfilm in der Liste. Und ich weiß nicht mehr genau, worum es geht. Ich habe ihn damals gesehen, 2003, als er im Fernsehen lief. Und es hat auf jeden Fall nichts mit dem Spiel zu tun. Also Final Fantasy hat das Spiel eine neue Handlung. Aber es hat gar nichts damit zu tun. Es ist einfach nur ein Animationsfilm, wo sie Final Fantasy aufgeklatscht haben. Was man natürlich auch machen kann. Ja. Und mit ganz viel Motion Capture, glaube ich. Ja, das ist war groß beworben, der erste Film mit sowas. Aber ich glaube, der war schlecht. Also, okay. Ich weiß nicht mehr genau, worum es geht. Ich weiß nur, dass am Ende alles eingestürzt ist und so eine komische, glibberige Massage töten wollte. Ja, ich habe Ausschnitte gesehen und fand die Animation ganz interessant, aber... Ja, die war auf jeden Fall für die Zeit, war die gut. So, ansonsten hat es mich nicht wirklich interessiert. Vielleicht so als Final Fantasy Fan der ersten Stunde oder so. Aber ich weiß nicht, hast du mal ein Spiel Final Fantasy gespielt gehabt? Ja, aber Final Fantasy 13. Ja, genau, ist auch der einzige, den ich gespielt habe. Aufgehört nach. Ja, war mir auch zu anstrengend. Aber soll ja auch einer der schlechteren sein. Haben wir wahrscheinlich ein schlechtes erwischt. Genau. Aber ich weiß nicht mehr genau, mit dieser glibberigen Masse kann auch Prinzessin Mononoke gewesen sein, wenn ich mich da jetzt erinnere. Okay. Genau, das selbe Ende. 2002, also ein Jahr später, ist dann der erste Teil der, glaube ich, erfolgreichsten Videospielfilmreihe erschienen, Resident Evil, mit Mila Jovovich und wie heißt der Regisseur? Anderson, glaube ich. Ist sie nicht sogar mit ihm zusammen? Ja, die sind verheiratet. Okay. Der soll nicht mehr wie heißt. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Das ist ein Horrorfilm. Habt ihr den gesehen? Nee. Den ersten nicht. Ich habe irgendeinen von denen gesehen. Ich glaube, da gibt es ja, also es gibt ja 6 Videospielteile. Ne? Ja. Und irgendeinen Film habe ich gesehen, der teilweise, wenn ich mich richtig erinnere, auf einem Schiff gespielt hat. Ich kann mir das nicht sagen. Das ist einer von denen, vielleicht der zweite. Hast du entweder Resident Evil gesehen oder Resident Evil Apocalypse oder Resident Evil Extinction oder Resident Evil Afterlife oder Resident Evil Retribution? Diese Titel sind auch so unfassbar dumm. Ja, wahrscheinlich war es der zweite oder der dritte. Müsste ich nochmal rausholen. Apocalypse oder Extinction. Ja, war aber auch nicht der Rede wert, also. Ja. Ja. Okay, war nicht so toll. Nee, ach. Ich habe neulich nicht herausgefunden, dass die Mila Jovovich auch mal Musik gemacht hat in den 90ern. Die hat mal eine CD rausgebracht und die ist sogar gar nicht so schlecht. Okay. Da singt sie auch irgendwie so ein ukrainisches Volkslied und einige Texte, die sie geschrieben hat, hat sie geschrieben, als sie 15 war. Ja. Keine Ahnung. Ja. Fand ich ganz interessant. Was hat sie denn sonst noch gemacht? Fünfte Element. Sonst. Ach doch, Zoolander hat sie mitgespielt, wo wir bei Zoolander 2 waren. Da spielt sie, habt ihr ihn auch gesehen? Nee. Zoolander? Ja. Nee. Das ist egal. Da spielt sie auch mit. Aber zu der Reihe, also ich weiß gar nicht, ob es noch Horror ist, es ist ja mehr als Action. Mhm. Und eigentlich wie eine Spielereihe. Und alle. Ja. Alle hassen es, aber gucken sie es an und kaufen es trotzdem. Ja. Ja, die Spiele, na gut, hast gespielt habe ich den 5. Teil, glaube ich. Ja, ich habe auch gespielt. Genau, und der war ja auch nicht schlecht, kann man nicht sagen. Ja, aber kein Horrorspiel halt mehr. Nee, das stimmt. Deshalb beschweren sich ja viele Leute, dass es kein Horror mehr ist. Ja. Dann sollen sie doch einen richtigen Horrorfilm gucken. Aber sowieso generell, so Zombie ist für mich auch kein Horror, so richtig. Naja, wenn man es... Man könnte es so machen, aber wird es in der Regel nicht gemacht. Naja, Dawn of the Dead ist noch. Ja, am ehesten. Ist gut gemacht. Ja. Das ist wirklich Horror. Lego 2013 Tomb Raider 2 erschienen, haben wir jetzt ja schon drüber gesprochen. 2004 dann Resident Evil Apocalypse und die Autobahn Raser. Wobei ich nicht weiß, was das Spiel dazu ist. Habe ich an meiner Liste. Keine Ahnung, ist das ein deutscher Film? Also hört sich deutsch an. Keine Ahnung. Und 2005 ist dann Alone in the Dark verfilmt worden von Uwe Boll. Ui. Das ist ganz witzig, weil Uwe Boll hat hier 3 Filme in der Liste, die noch kommen. Und die sollen wohl alle, na gut, Uwe Boll halt grauenhaft sein. So wie immer. Alone in the Dark habe ich aber auch gar nicht gespielt. Ich auch nicht. Dann ist 2005 noch Doom erschienen, habe ich auch nicht gespielt. Wurde mir aber bei Netflix empfohlen, dass ich das doch gucken werde. Und da sehe ich dann auch immer, dass da Dwayne The Rock Johnson mitgespielt hat in der Hauptrolle. Mhm. Was ich dann wiederum ganz witzig finde. Mhm. Dass der am Anfang noch bei so einem Kack mitgemacht hat. Weil, also, ich glaube, Videospielverfilmungen sind halt wirklich extrem schlecht eigentlich. Ja. Mhm. Dann 2006 Dead or Alive, wieder so ein Prügelspiel. Das habe ich mal gesehen. Aber das war auch richtig dumm. Da gab es keine Handlung. Da war irgendwie, genau, da ging es darum, dass es ein Turnier gab. Und sie gegeneinander gekämpft haben. Und zwischendurch gab es dann Handlung. Aber okay. Ich glaube, da haben sie auch nur gekämpft. Also ein Videospiel. Und dann ist Silent Hill noch 2006 erschienen. Es kam der Film nach dem Spiel? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann habe ich den Film gesehen. Aber es ist noch ein anderes Silent Hill erschienen, nämlich Silent Hill Revelation 3D. Ja gut, nee, den habe ich nicht gesehen. Den ersten habe ich gesehen, das ist doch der berühmte, wo diese Frauen diese Stadt fährt, die dann so abgeschlossen ist, wo ja, diese Sirene dann, genau, Silent Hill halt. Ja, der ist ja auch gut, würde ich sagen. Ja. Okay. Fand ich auch. Also für einen Horrorfilm ist der wirklich ziemlich gut. Ja. Ja. Ja. Kann ich mich mal anschauen. Das Spiel soll ja auch gut sein. Mhm. Also sonst würde man es ja nicht verfilmen. War ja eigentlich eins geplant jetzt für letztes Jahr, ne? Wurde aber, glaube ich, gecancelt. Ach, Silent Hills, ja. Genau. Mit Guillermo del Toro, Hideo Kojima und Norman Reedus. Mhm. Die sich aber gestern zu dritt getroffen haben, weil Hideo Kojima ja nicht mehr bei Konami ist. Ja, ich habe auch gesehen, irgendwer hatte so ein Foto von den beiden geteilt. Also von Also vielleicht nochmal zum Zusammenfassen, was da überhaupt passiert ist. Also Hideo Kojima ist der Director, also der Chef hinter der Metal Gear Solid Spielereihe, die auch mal verfilmt werden sollte. Und ist halt so ein Mastermind hinter allem gewesen. Vor allem, also Metal Gear Solid ist vielleicht ein Spiel, wo man wirklich sagen kann, dass die Handlung... Verfilmbar ist. Nee, also verfilmbar ist auf keinen Fall. Okay. Die ist ja da so verrückt. Aber die ist halt gut. Also allein der erste Teil ist schon... Der ist vor 15 Jahren, nee, vor 20 Jahren erschienen und ist richtig gut. Jedenfalls hat der sich mit Konami, dem Produzenten, dem Producer, überworfen oder man weiß nicht genau, was passiert ist. Konami hat seinen Namen von allen Postern von Metal Gear Solid gestrichen und ihn quasi gefeuert, beziehungsweise sein Vertrag ist jetzt ausgelaufen. Und in der Zeit, wo er noch bei Konami war, wollte er was Silent Hills machen. Mit Guillermo del Toro, der Regisseur von Hellboy und Pacific Rim. Ja. Und Norman Reedus, den man aus Walking Dead kennt, wo den Daryl spielt. Genau. Genau, die wollten halt ein Spiel machen, wozu es schon ein Teaser-Demo gab, 20 Minuten, genau. Genau. Eigentlich auch ganz nett war das, wo man immer durch diesen Gang durchrennt, ja. Und es war wohl... ja, also Leute haben es gespielt, haben sich in die Hosen gemacht und wollten unbedingt mehr davon. Und dann kam halt raus, ja, Silent Hill ist gecancelt, Hideo Kojima ist nicht mehr bei Konami. Und jetzt hat er sich aber mit Norman Reedus und Guillermo del Toro wieder getroffen und wird wohl ein Spiel machen, wo sich jetzt alle freuen. Cool. Ja, das ist die ganze Geschichte. Ja. Vor allem, weil sie haben ja die Demo rausgehauen, die haben alle gespielt und sich gewundert, was es ist. Wer macht denn so eine super tolle Grafik und so tolle Sachen? Und dann haben die, glaube ich, bei der Gamescom das dann nochmal live durchgespielt. Ganz am Ende gab es dann noch so eine ganz kurze Cutscene, glaube ich, wo man genau, Norman Reedus gesehen hat. Das Spiel hat einfach niemand durchgespielt bis zur Gamescom. Und ach so. Dann mussten sie bei der Gamescom das Ende zeigen. Und danach kam dann der Trailer für Silent Hill. Und dann ist so diese 6S. Also nee, so, dann ist so ein S hinter Silent Hill aufgetaucht. Das ist Silent Hill 2. Und da haben sich dann alle gefreut. Und alle haben sich auf das Spiel gefreut. Und dann... Ja, war die Trauer groß. So, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Kommen wir zurück zu dem Film. Da sind wir jetzt 2007 und da ist erschienen Hitman, Jeder stirbt alleine. Ja, also Hitman, die für die Spieleserie, das ist einfach, das ist auch keine Handlung, das ist einfach ein Attentäter, nämlich Attentäter, ein Auftragskiller. Und der muss dann... Also er muss halt Leute umbringen, aber halt relativ kreativ. Also zum Beispiel kann man in einem der ersten Spiele sogar sein Opfer in eine Sauna locken und die dann abschließen, dann erstickt er da drin. Was ich zum Beispiel ganz für so frühe Spiele ganz cool finde. Aber das kann man, also ich verstehe nicht, warum sowas verfilmt. Also was passiert in dem Film? Das kann ja voll spannend sein. Ich habe davon auch keinen gesehen. Gespielt habe ich die auch nicht, aber jetzt wo du sagst, dass man da diese Tode relativ kreativ inszenieren kann, fällt mir das auch wieder ein, ja, dass das so ein, vielleicht das Spiel halbwegs spielenswert ist. Beim Film kann ich es mir auch schwer vorstellen, ja. Ja, ist ja noch ein zweiter Teil erschienen, letztes Jahr. Hitman Agent 47. Und es ist ja dann nur noch ein Actionfilm gewesen. Also, wo er dann auf der Straße steht, mit einem Raketenwerfer zwei Hubschrauber abschießt. Und das hat dann ja auch nichts mehr mit Hitman zu tun. Also ich habe auch gelesen, dass die Kritiker geschrieben haben, der Film ist nur was für... Actionfilm-Freunde, für alle anderen eigentlich nicht. Ja, und die haben halt eigentlich nur über die Optik irgendwas geschrieben von dem Film, weil sonst gibt es irgendwie nichts, was man an dem Film besonders finden kann. Ja, man kann ja halt auch keine Handlungen aus dem Film, so aus dem Spiel übernehmen, weil es ja keine gibt. Und dann, also ich verstehe nicht, warum man Hitman auf den Titel klatscht und dann aber zu Action macht, weil Action ist das Spiel ja nicht mal. Also du musst ja heimlich die Leute töten. Das ist ja Geldmacherei. Die Leute, die das Spiel mögen, die schauen dann auch den Film. Ja, wahrscheinlich ist es das. Ja, oder dann zu 2008. Oh, ja doch, 2008 sind wir. 2007 ist noch Resident Evil Extinction rausgekommen. 2008 ist dann der zweite Teil von Alone in the Dark gekommen. Auch witzig, dass es davon zwei Teile gibt. Dann, Max Payne mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Ja. Ja. Okay. Keine Ahnung, ich kann zu beiden nichts sagen. Ich auch nicht. Das soll wohl ganz gut sein. Also nicht der Film, sondern das Spiel. Dann ist rausgekommen Far Cry von Uwe Boll mit Til Schweiger. Ja. Also mich auch gewundert, dass also mir noch nicht begegnet. Totale Apokalypse. Ja. Also, kein Schmerz. Dementsprechend schlecht soll der ja auch sein. Und im selben Jahr ist dann noch von Uwe Boll rausgekommen Schwerter des Königs Dungeon Siege, wo ich nicht mal wusste, dass es ein Spiel ist. Mhm. Aber da spielt der mit der, wie heißt der denn? Der mit der Glatze. Noch mehr Hinweise. Wo hat er denn noch mitgespielt? Snatch. Der aus Snatch und Crank. Ah. Vin Diesel? Nee. Ich weiß, wen du meinst. Jason Statham. Ja, Jason richtig. Statham spielt damit. Mhm. Naja, gut. Sieht genauso aus wie Vin Diesel. Naja. Naja. Da kann ich nicht mal was zum Spiel sagen. Aber dafür kann ich was sagen zu dem nächsten Film, Prince of Persia. Habt ihr den gesehen? Nee, ich hatte es mal erwägt, habe ihn aber nicht geschaut. Da habe ich wenigstens, glaube ich, 2 Spiele von gespielt oder so. Aber ich habe dann Kritiken gehört und habe mir gedacht, das brauche ich nicht. Also ich war damals im Kino, weil ein Freund von mir riesiger Prince of Persia-Fan war. Mhm. Ist auch Iraner gewesen, deswegen wahrscheinlich. Mhm. Und ey, also so ein Kack, wirklich. Ja. Also es ist so schlimm, vor allem da spielen Jack Gyllenhaal und Ben Kingsley mit. Es ist so riesige Aufmachung, aber die Handlung ist so unfassbar dumm gewesen. Also es geht halt darum, dass Jack Gyllenhaal der Prinz von Persien ist. Und er wird dann, alle denken, er hat den König umgebracht. Und dann ist halt dieses Attentat auf den König, alle denken, er war's, er rennt weg. Und alle folgen ihm und dann sagt so sein Bruder, der dann der neue König ist, sagt so, verfolgt ihn, hat mein Pferd geklaut. Also weil, so völlig ohne Sinn, man sieht nicht mal, dass er das Pferd geklaut hat und er hat gerade den König getötet. Und er sagt, okay, er hat mein Pferd geklaut, bringt ihn um. Und so ein Dialog sind da drin. Und der Spiel, Alfred Molina spielt auch noch mit. Alfred Molina. Also ich verstehe das nicht. So ein Kack. Wirklich. Ja, dann ist noch rausgekommen Resident Evil Afterlife, Tekken. Junge, Tekken haben wir im Kampfspiel. Silent Hill Revelation 3D. Haben wir, glaube ich, soll aber auch nicht schlecht sein. Glaube, habe ich nicht gesehen, ja. Dann 2012 Resident Evil Retribution. 2014 Tekken 2. Warum auch immer da Zeit. Warum kommen einfach immer so viele Teile raus? Und Need for Speed. Mit Aaron Paul. Aaron Paul, genau. Ja. Obwohl ich keinen Fast and Furious gesehen habe, habe ich tatsächlich Need for Speed gesehen, vor einem halben Jahr oder so. Nicht im Kino damals. Und ich fand ihn, naja, so wie zu erwarten war bei einem Autorennenfilm. Handlung ziemlich mau, ist halt teilweise schön anzusehen und actionreich, aber viel mehr auch nicht. Also, und Aaron Paul reißt es nicht raus. Also, das ist jetzt auch keine Rolle, wo er irgendwie toll spielen kann. Genau, ja, das stimmt. Wobei, also eigentlich ist es ja cool für ihn, dass er dann mal auf der Leinwand ist. Ja, das stimmt. Weil so viele Filme hat er jetzt auch nicht mitgespielt. Seitdem meinst du, seit Breaking Bad? Ja. Also er hat noch mitgespielt bei Exodus. Ja, richtig, ja. Hm, und bei irgendeinem Film, wo ich den Namen mal vergesse, mit Pierce Brosnan, der war ganz witzig sein soll. Hm. Ja, hätte man eigentlich gedacht, dass man ihn jetzt öfter sieht, wird man aber wahrscheinlich auch noch. Ja. Hat ja seine Rolle in BoJack Horseman. Mhm. reicht wahrscheinlich auch. Ja, dann letztes Jahr ist nur ein Film rausgekommen, Hitman Agent 47, wo wir schon früher gesprochen haben. Und dann sind wir auch schon in der Zukunft angekommen, weil was ich ganz interessant finde, ist, dass dieses Jahr 4 Filme rauskommen, von einem habe ich noch nie gehört, also von dem Spiel schon, aber nicht, dass da ein Film rauskommt. Und die anderen 3 haben eigentlich relativ Chancen, erfolgreich zu sein. Ja, einer auf jeden Fall, da weiß ich nämlich auch, welchen du meinst. Angry Birds? Nein. Also Angry Birds sehe ich nämlich auch mit, also der kann mega erfolgreich werden. Gibt es da schon Trailer oder sowas zu? Achso, ja, den habe ich gar nicht gesehen. Und, also ich weiß auch gar nicht, ich habe die aber noch nicht gesehen. Ich habe das Spiel nie gespielt, aber es hat so viele Fans. Und das dann lustig auf die Leinwand bringen mit so kleinen Animationsvögeln. Ich glaube, das kann richtig erfolgreich sein. Na, da ist dann wahrscheinlich von Vorteil, dass das Spiel so wirklich gar keine Handlung hat. Und dann kann man so viel drumherum bauen, dann sind es eigentlich wirklich nur noch diese Vögel halt. Naja. Ja, das bietet halt viel Stoff. Ja. Dann habe ich noch auf der Liste Assassin's Creed. Gut, den meinte ich in dem Fall. Den mit Michael Fassbender und Marion Cotillard. Ich glaube, die spielt ja auch mit. Achso, sind ja, ja. Ja, und da hat man halt nicht mehr so viel Freiheit in der Handlung. Die ist ja relativ vorgegeben, das Spiel. Wobei steht da fest, ob es sich an einem Teil orientiert, am ersten, oder insgesamt so an allen? Das steht, glaube ich, noch nicht fest. Aber okay. Man sieht ja Bilder von ihm im, wo ist das, Jerusalem? Ja, genau, unter anderem. Also spielt so, ist mehr an den ersten Teil wahrscheinlich angelegt. Ja. Ne? Also wenn es da bleibt, dann ist der erste Teil. Ja. Okay, dann könnte es sich ja offen lassen, ob sie die anderen dann auch noch machen. Ja, aber... Sie müssen auf jeden Fall eine gute Handlung finden. Das ist ja das, was die Spieleserie gekillt hat. Dass die keine Handlung hat. Ja. Also bei den letzten vielleicht. Die kenne ich nicht so. Ja, ich weiß gar nicht, bis zu welchem ich das gespielt habe. Also Teil 3 habe ich gespielt. Dann war die Handlung irgendwie vorbei. Und dann haben sie neu gestartet, aber nie irgendwas wieder hinbekommen. Es gab ja noch die anderen beiden, die aber nicht so richtig als offizielle Titel oder so der Reihe gehandelt wurden. Black Flag, meinst du? Oder Rogue? Nee, ich meinte Brotherhood, glaube ich. Oder Brotherhood ist Teil der Serie. Also meinst du wahrscheinlich Brotherhood und Revelations. Ja. Genau, als 3 und 4, wobei 3 ja eigentlich der in Amerika ist. Ne? Ja, Teil 3 ist in Amerika und 2, Brotherhood und Revelations ist dieses Italien-Ding. Ja, richtig. Die alle in Italien. Richtig, genau. Wenn ihr das einspielt in der Türkei. Genau, und das sind auch die ich gespielt habe. Also den zweiten, Brotherhood und Revelations, aber nicht vollständig. Und den dritten auch nicht vollständig. Da hat es angefangen schlecht zu werden. Ja, da habe ich relativ früh am Anfang aufgehört. Ja, aber man hat halt Michael Fassbender gewonnen. Das allein bringt schon viel. Ja, glaube ich auch. Dann noch ein Animationsfilm, Ratchet & Clank. Also, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich weiß nicht, ich glaube, es ist so ein Hund, der sprechen kann oder so, und so ein kleiner Roboter. Geil. Aber ich kann es auch verwechseln mit Banjo-Kazooie oder was weiß ich. Ja, und der vierte Film ist dann Warcraft. Naja. Von Duncan Jones. Geil. Mit, wer macht alles mit? Ich glaube, niemand so bekannt ist. Nö, ich habe den Trailer mal gesehen, aber da ist mir jetzt auch niemand so aufgefallen. Der Hauptdarsteller von Vikings. Aber hast du nicht auch komplett animiert? Nee. Nee, ist nicht? Die Ogre oder Trolle oder was die sind animiert. Viel ist animiert. Okay. Natürlich, ja. Ja, also die Menschen nicht. Achso, ich wusste gar nicht, dass da Menschen drin vorkommen. Das sieht man die auch im Trailer? Ja. Achso, okay. Jetzt geht er doch, dass die Menschen. Dann habe ich nur Ausschnitte gesehen mit diesen grünen Dingern. Ja. Also, ich weiß nicht, also Warcraft soll ja wohl eine tolle haben. Also es ist ja die Vorgeschichte von World of Warcraft und soll wohl auch eine tolle Lore haben, aber ja, also mich reizt es irgendwie überhaupt nicht. Ne, kennen wir uns halt alle auch nicht mit aus. So. Ja. Also aber die Welt bietet natürlich viel. Also World of Warcraft ist ja so riesig geworden mit so vielen Geschichten. Ich glaube, da kann man gut was machen. Und dann noch ein Blick in die Zukunft, nämlich nächstes Jahr, also 2017, soll wohl Uncharted verfilmt werden. Was insofern Sinn macht, weil Uncharted eine gute Story hat. Halt, wie ich schon gesagt habe, Indiana Jones verschnitt. Aber ich verstehe nicht, warum man einen Film dazu braucht. Also, man hat doch die Handlung schon im Spiel. Und da spielt man sie. Na, warum muss ich sie nochmal sehen? Also, weiß nicht. Muss nicht sein. Ja. Ja, und damit wäre die Liste eigentlich abgeschlossen. Genau, wir wollten nochmal auf zwei Filme zu sprechen kommen, die so ein paar Spiele vereinen in einem. Und zwar Ralf Reichts. Ja, Wreck-It Ralph. Wreck-It Ralph. Oder genau, den ich aber nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, hat einer von euch den gesehen? Achso, gar keiner. Okay. Ich wollte ihn unbedingt sehen, ich weiß nicht, warum ich ihn verpasst habe. Und da sind halt mehrere Charaktere drin. Ja. Also, ich glaube, Pac-Man, oder? Pac-Man? Doch, weiß nicht, ich glaube schon, ja. Also war Pac-Man nicht bei Pixels dabei? Auch. Achso, auch. Ein riesen Pac-Man. Dann, Mr. Eggman, oder wie er heißt, Mr. Robotic. Ja. Ich weiß nicht, was Sonic kennt. Ja. Sonic selber macht aber auch mit. Achso, okay. Bowser. Wer ist denn noch in dem? Donkey Kong. Ein Kämpfer von Street Fighter. Donkey Kong ist aber auch bei Pixels. Ja. Auf jeden Fall tauchen da viele, viele Computerspielfiguren auf. Mhm. Aber keine direkte Adaption davon. Mhm. Ja, und der zweite Film ist Pixels. Pixels, den genau. Den aber gesehen? Auch keiner gesehen hat. Ja, das ist auch nicht so schlimm. Ja, glaube ich auch nicht. Ja, was gibt's? Da ist halt Pac-Man, Space Invaders, halt die ganz alten Spiele. Aber da nimmt man sich ja auch nur die Spiele, um sie, also ich glaube nicht, dass da... Zu verwursten. Ja, also bei Wreck-It Ralph machen die, glaube ich, auch schon irgendwie Sinn. Also dass halt so eine Computerspielfigur keinen Bock mehr hat, da der Böse zu sein. Aber bei Pixels, das finde ich dumm. Also ich glaube, da machen die auch keine Witze toll, dass da so Pac-Man ist, sondern Pac-Man ist einfach nur mittel zum Zweck, wenn man Pac-Man im Film hat. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht ist er ja super toll. Ja. Ich glaube eher nicht. ja. Damit haben wir, glaube ich, alle Videospielfilme erschöpft, die man so nennen kann. Und weiß nicht, was die Zeit sagt. Halbe Stunde haben wir. Eine Viertelstunde könnten wir noch über umgekehrt Film, Videospiele reden. Genau, ver-videospielte Filme. Ja. Genau, ein bisschen reden, vielleicht so, die uns so spontan einfallen, die wir irgendwie besonders gut fanden oder überhaupt gespielt haben. Oder irgendwie bemerkenswerten. Also ich meine, zu fast jeder großen Filmreihe, wie du vorhin schon gesagt hast, gibt es irgendwie ein Spiel. Herr der Ringe zum Beispiel, wobei mich da nie ein Spiel wirklich gefesselt hat oder ich eins wirklich viel gespielt habe. Da gab es ganz viele, so Schlacht um Mittelerde und so. Mhm. Irgendeinen Teil habe ich auch mal gespielt, ich glaube den zweiten oder so. Und dann kamen irgendwann nochmal so Adaptionen von so Nebensträngen, auch noch ganz viele. Es gab ein Spiel 2013, wo du die Adler unter anderem spielst, was ich eigentlich ganz reizvoll fand. Habe ich aber auch nicht gespielt, soll aber gar nicht schlecht sein. Ich habe Schatten von Mordor letztes Jahr gespielt. Ja, was war das für eins? Das Spiel, glaube ich, kurz nachdem Sauron das erste Mal gestürzt ist, wo Mordor noch gar nicht so verkommen ist. Mhm. Und da ist man dann ein Mensch, der gestorben ist, aber in seinem Geist ist der Schmied vom Ring. Ja. Irgend so ein Elbenkönig oder so. Und damit rennt man rund vor den Orks. Naja. Aber da würde ich nicht mehr davon sagen, dass es eine Film-Ver-Videospielung ist. Ja, stimmt. Das ist mehr vom Buch. Also stimmt, da hast recht. Noch eine größere Vorlage. Hast recht. Kann man dann bei Harry Potter so auch eigentlich sagen. Wobei das. Ja, da sind das schon wirklich die Filme nachempfunden und auch wie die Charaktere aussehen, ja. Nach Harry Potter wollte ich auch reden. Ja. Weil ich da auch bis zum vierten Teil, glaube ich, alle gespielt habe. Ja, ich auch. Erst auf der PlayStation und später dann auf der GameCube. Ich noch damals auf dem Windows 98, ja, Windows 2000, das erste Spiel. Ja, die Spiele waren auch echt gut. Die fand also, ich auch fand sehr gut. Fand die richtig gut. Ja. Habe auch letztens wieder meine PlayStation rausgeholt und mal Teil 1 gespielt. PlayStation 1? Ja, ja. Harry Potter 1. Für den Gameboy gab es doch, glaube ich, auch eins. Ja, gab's so einen komischen Labyrinth, wo man immer erschreckt wird von dem Geist. Sieht das? Ja, das kann sein. Das kann sein. Auf dem Gameboy kenne ich das gar nicht, aber mit dem Geist, das gab es zumindest auch auf den ersten Spielen. Genau, da war der mit drauf. Im Film kam der gar nicht vor. Nee, wurde rausgeschnitten. Genau. Aber das war immer lustig und nervig, so eine Mischungsbein. Wobei das, glaube ich, auf verschiedenen Plattformen auch ein bisschen anders war. Ja, auf Computer war eine ganz andere Version. Genau. Für PlayStation und GameCube und so, ja. Ja, und sonst, ich weiß noch, dass. Also eigentlich wurde ja alles gemacht. Also Batman, wo Batman Begins gab es auf jeden Fall ein Spiel dazu. Ach so. Dark Knight dann nicht mehr. Hm. Also hat dann irgendwann aufgehört. Zu Star Wars gibt es, glaube ich, unzählige, oder? Ja, Star Wars kann man, glaube ich, perfekt nennen. Hm. Da gibt es wirklich. Weil da gibt es auch keine Buchvorlage. Ja, da gibt es wirklich nach dem Film. Dafür gibt es so viele Filme. Also Spiele, ja. Star Wars Battlefront, letztes Jahr rausgekommen. Knight of the Old Republic. 1 habe ich gespielt, das war ein Strategiespiel, ja. Wie es heißt. Hieß nicht irgendeins auch schon was mit Force oder sowas? Force Awakens? Force Unleashed. So. Force Unleashed, genau. Force Awakens war ja der neue Film, genau. Mhm. Force Unleashed kam 2009 oder so. Das habe ich mal ein bisschen gespielt, ja. Ja, schon, also das, ich glaube, Star Wars wirklich so das Musterbeispiel. Und die Lego-Filme gibt es ja auch mal noch. Stimmt. Der Spiele. Gar nicht zu Jurassic Park ein Spiel? Bestimmt, auch, aber kenne ich nicht. Und zu E.T. gab es eins, das wurde aber in der Wüste verbuddelt. Genau, der große Atari-Flop, wo sie, die Geschichte ist eigentlich so dumm. Das Spiel an sich war schon richtig schlecht, wo nicht mal irgendwie eine Handlung erkennbar war oder irgendwie, was man tun sollte. Und dann haben sie halt von dem Spiel aber noch mehr produziert, als es Atari-Konsolen gab. Das heißt, also es sind sowieso Sachen übrig geblieben und es hat niemand gekauft. Und dann sind sie auf Millionen von Exemplaren liegen, die haben die dann halt in der Wüste vergraben. Oder gab es, glaube ich, eine Dokumentation letztens, dass sie dann, es war immer ein Gerücht und niemand hat es geglaubt. Und dann haben sie das wirklich gefunden. Das ist sogar so absurd. Es ist wirklich absurd vergraben. Richtig peinlich. Ja, ich meine, es ist ja wenigstens noch lustig, oder dass sie sie nicht verbrannt haben oder einfach nur weggeworfen, sondern in der Wüste verbuddelt. Das hat ja dadurch wieder was, aber Sinn erschließt sich mir nicht. Was haben sich die Macher des Spiels eigentlich gedacht? Weil das hat ja niemand verstanden, oder? Das Spiel. Ja, also keine Ahnung. Wahrscheinlich Zeitdruck und dann. Okay. Das gibt es ja heute auch noch. Also ich glaube, letztens ist ja Batman Arkham Knight erschienen. Batman ist ja auch mehr eine Comic-Verfilmung als eine Filmverfilmung. Ja. Hat er auch an Batman gehabt. Und Arkham Knight ist auf Computer bis heute nicht spielbar. Innerhalb eines Jahres. Konnte man irgendwie wieder zurückerstattet kriegen oder so. Aber, das ist ein anderes Thema, gehört nicht in einem Filmpodcast. Aber darüber kann man sich auch eine Weile auslassen. Ja. Wie gesagt, es gibt für so viel. Wir würden auch Indiana Jones einfallen, da gab es ganz früh Point-and-Click-Spiele. Blade Runner hat sogar ein Spiel. Ach so, geil. Was, glaube ich, nicht mal auf dem Film basiert, aber eine andere Handlung erzählt. Mhm. Dann gibt's noch. Den Hobbit habe ich mal gespielt. Es gab mal wahrscheinlich gab es jetzt die letzten Jahre auch noch ein Spiel zu den Filmen. Es gab aber schon mal 2005 einen Teil, der einfach für Gamecube und so erschienen ist, der natürlich nicht auf dem. Na gut, es passt schon wieder nicht rein, weil der basiert ja nicht auf dem Film. Der hat dann mehr daran angeschlossen, dass vorher gerade die Herr-der-Ringe-Filme rauskamen. Das heißt, ich ziehe das zurück. Das hat ja keine. Zu diesen ganzen Horrorfilmreihen gibt es doch bestimmt auch Videospiele, oder? Freddy Krüger, Chucky, oder nicht? Nee. Hellraiser? Glaube nicht. Es gibt Alien vs. Predator. Ja, ach so, stimmt. Alien ist letztes Jahr ein Film, war vor 2 Jahren ein Spiel erschienen. Was auch gut sein soll. Das heißt Alien Isolation. Kann sein, weiß ich nicht. Dann gibt es noch ein Spiel zu Matrix, was zu Matrix 1 damals rausgekommen ist. Und da hat man alle Szenen gespielt, die zwischen den Filmszenen spielen. Irgendwie. Ach so, das ist eigentlich auch nicht so. Quasi, dass man einen Charakter gespielt hat, der neben dem Film parallel läuft. Das fand ich auch ganz witzig, dass man sowas gemacht hat. Also dann James Bond natürlich. Ja, klar. Goldfinger auf der. GoldenEye hieß das. GoldenEye war das ja. Auf der GameCube. N64 war das sogar noch. Ach so, ich glaube, so alt schon. 97 oder so kam der raus. Ja. Mhm. Einer der ersten Shooter. Genau. Ja, aber sonst. Ich glaube, so viele Nennenswerte. Gibt's nicht. Sind es nicht. Also, jedenfalls nicht die, wo man so denkt, boah, ist das gut. Ist die jetzt spontan auch kein mehr. Zumindest nichts, was ich gespielt habe. Gut, dann sind wir durch, würden wir sagen. Ja, so viel gab es dazu jetzt. Nein. Okay, na dann. ich habe es eigentlich schon gesagt. Wahrscheinlich nächstes Mal nehmen wir Filmmusik auf oder Lieblingsregisseure war auch noch gewünscht. Ja. Irgendwie eins davon. Oder nochmal ein Filmquiz, hat irgendwie auch Spaß gemacht. Ja, genau, das kann man. Okay, dann bis dann. Ciao, ciao. Jo, ciao.